Warum feiern wir Weihnachten? Gut, weil Jesus Geburtstag hat. Aber das ist auch eine ziemlich langweilige Antwort, weil ich kann ja sofort weiterfragen, warum sollte der Geburtstag gerade von Jesus so besonders sein, dass ich ihn jedes Jahr wieder feiere? Das mache ich ja bei anderen Geburtstagen auch nicht, oder? Oder feiert ihr den Geburtstag von Karl dem Großen jedes Jahr und stellt euch einen Tannenbaum ins Wohnzimmer, weil Karl der Große Geburtstag hatte? Nee, irgendwie machen wir das nicht. Was ist an Jesus so besonders? Wir Christen zumindest glauben, dass in Jesus Gott selbst auf die Welt gekommen ist. Gott ist ein Kind geworden, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Das ist die ganze Pointe von Weihnachten. Ich würde sogar sagen, das ist die ganze Pointe des christlichen Glaubens. Gott wurde ein Kind, um uns zu Kinder Gottes zu machen. Das ist vor allen Dingen die Pointe von einem der Autoren der Bibel, von Johannes. Johannes ist einer der vier Evangelisten, also einer der vier Jesus-Biografen, die wir in der Bibel finden. Und Johannes hat seine ganz eigene Art, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Es gibt so die klassischen Weihnachtsgeschichten, die gibt es im Lukas-Evangelium, die gibt es im Matthäus-Evangelium. Da gibt es Schafe und Hirten und Engel und eine Krippe. Und all das kennt Johannes nicht. Johannes beginnt sein Evangelium, seine 21 Kapitel Jesus-Biografie mit einem sogenannten Prolog. 18 Verse, 18 durchkomponierte Verse, die im Grunde Poesie sind. Und in diesen 18 Versen erzählt Johannes auch seine eigene Art der Weihnachtsgeschichte. Und die möchte ich mir mit euch anschauen, weil die, also da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Das wird ein bisschen Arbeit, aber ich glaube, das lohnt sich, weil wir darin was entdecken. Diese 18 Verse, Johannes-Prolog, sind, man kann das vergleichen mit einer Ouvertüre. Also in diesen 18 Versen spielt Johannes mehrere Themen und Motive an, die dann im weiteren Verlauf des Evangeliums näher entfaltet werden. Und die 18 Verse gehen auch gleich sehr eindrücklich los. Vielleicht kennt ihr die ersten Verse aus dem Johannes-Evangelium, weil die sehr wirkmächtig geworden sind. Es geht los mit den berühmten Worten: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Deutschunterricht war, ich glaube Deutschleistungskurs, und wir hatten Faust, Goethe. Und in Goethe lässt sein Faust auch diese Worte übersetzen und versuchen, die neu ins Deutsch zu fassen. Also sehr wirkmächtige Worte. Und innerhalb dieses Prologs von 18 Versen erzählt Johannes nun Weihnachten in dieser Form. Ich lese einmal den 14. Vers vor. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Und Johannes hat nun folgende These: Jesus ist kein Geringerer als Gott selbst, und an Weihnachten wird Gott ein Kind. Er wird Fleisch und Blut, das Wort ward Fleisch. Jesus, also Gott selbst, zieht unsere Haut an und wohnt unter uns. Als hätte Gott selbst in unserer Nachbarschaft sich ein kleines Bungalow gebaut und wäre unter uns gewesen. Die wörtliche Übersetzung ist tatsächlich: und zeltete unter uns. Und all das nimmt er auf sich, all das tut Gott, um uns zu Kinder Gottes zu machen. Das ist das Ziel. Gott wird ein Kind, um uns zu Kinder Gottes zu machen. Und ich gebe sofort zu, dass das womöglich ein sperriger Gedanke sein kann, und zwar ein Gedanke, der auf mehreren Ebenen sperrig sein kann. Und ein Moment, wo ihr vielleicht aussteigt, ist, dass man denkt: Moment, wieso müssen wir Menschen erst Kinder Gottes werden? Also wenn wir schon diese Bildwelt aufmachen von Menschen als Kindern Gottes, sind da nicht eigentlich alle Menschen automatisch Kinder Gottes? Weil, setzen wir einmal voraus, es gäbe einen Gott, dann sind wir doch alle von ihm geschaffen, in welcher Form auch immer. Und dann ist doch eigentlich jeder Menschen Kind Gottes. Und es gibt tatsächlich auch Formulierungen der Bibel in diese Richtung, nicht direkt mit der Formulierung Kinder Gottes, aber es gibt Formulierungen der Bibel in diese Richtung, gerade dann, wenn die Bibel betonen will, dass jeder Mensch einen unveräußerlichen Wert hat, eine unendliche Würde hat. Das ist der Bibel sehr wichtig. Aber wenn Johannes davon spricht, dass wir erst Kinder Gottes werden müssen, dann meint er damit etwas anderes. Es geht nicht um die Frage von Wert und Würde, die hat jeder Mensch, keine Frage. Es ist eine Beziehungsfrage. Wenn Johannes davon spricht, dass wir Kinder Gottes werden sollen, heißt das, dass wir eine neue Art von Beziehung zu Gott haben sollen. Und zwar eine Beziehung, die von einer so intensiven Nähe geprägt ist, wie sie idealerweise die Beziehung von einem Kind zu seinem Vater ist. Ich sage idealerweise, weil ich weiß, dass das in dieser Welt auch immer wieder schief geht, aber nehmen wir mal an, es würde richtig gut laufen, dann wäre das ein Bild dafür, wie unsere Beziehung, unser Verhältnis zu Gott sein sollte, von so einer intensiven Nähe geprägt. Und das ist dann nicht nur eine theoretische Frage, das ist dann im Grunde eine sehr persönliche Frage an jeden von uns. Habe ich eine Beziehung zu Gott, die von dieser intensiven Nähe geprägt ist, wie das Verhältnis von Vater und Kind? Oder ist Gott eher sowas wie ein Onkel zweiten Grades, den ich alle paar Jahre mal auf einer Familienfeier sehe und dann machen wir ein bisschen Smalltalk, während wir uns die nächste Portion Spargel auffüllen? Wie nah ist deine Beziehung zu Gott? Und Johannes sagt eben, es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Beziehung zu Gott so nah ist. Und deswegen, es hatte einen sprachlichen Kniff innerhalb seines Evangeliums, innerhalb seiner 21 Kapitel, reserviert Johannes absichtlich den Begriff Vater für Jesus. Also Jesus ist der Einzige, der Gott im Johannesevangelium seinen Vater nennt. Um quasi dieses intensive Verhältnis zwischen sich und Gott Vater auszudrücken. Er sagt so Spitzensätze im Johannesevangelium wie, der Vater und ich sind eins. Aber was es nicht gibt im Johannesevangelium, ist, dass Menschen Gott ihren Vater nennen. Das gibt es in anderen Evangelien. Ein Beispiel davon kennt ihr auf jeden Fall, ganz berühmt. Das Vaterunser als Gebet. Das findet man im Matthäus-Evangelium, das findet man im Lukas-Evangelium. Da lehrt Jesus seine Jünger zu beten, Vaterunser im Himmel, also Gott den Vater zu nennen. Und Johannes lässt diese Jesus-Geschichten weg, um eine theologische Pointe zu machen. Denn es gibt einen Punkt im Johannes-Evangelium, wo das kippt. Wo auch Menschen quasi Gott ihren Vater nennen können. Und das ist eine Geschichte, die erst nach der Auferstehung von Jesus stattfindet. Nach der Auferstehung erzählt Johannes, dass Maria Magdalena in einem Garten unterwegs ist, in dem Garten, wo auch das Grab von Jesus war. Und dann begegnet Maria Jesus. Sie erkennt ihn aber erst noch nicht. Sie hält ihn erst für einen Gärtner. Und dann geht ihr auf, wer da vor ihr steht, nämlich Jesus. Jesus, der für sie am Kreuz gestorben ist. Jesus, der für sie wieder auferstanden ist. Und nachdem Maria das verstanden hat und das glauben kann, wer Jesus für sie ist, dann sagt Jesus zu ihr, Zitat, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Und Johannes macht es ganz absichtlich, dass erst jetzt Menschen Gott ihren Vater nennen können, weil er damit sagen will, nur wer an Jesus glaubt, der für uns geboren wurde, der für uns gelebt hat, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, der bekommt Gott zum Vater und der wird ein Kind Gottes. Und das ist das ganze Ziel, der ganze Grund, warum Johannes seine Jesusbiografie schreibt. Da ist Johannes auch sehr besonders innerhalb des Neuen Testaments, weil Johannes sehr transparent macht, warum er sein Evangelium schreibt, welches Ziel er dabei verfolgt. Er schreibt ganz am Ende, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Ich sage es mal mit meinen Worten. Johannes sagt, es gäbe noch so viel mehr zu erzählen über Jesus. Aber ich habe mal eine kleine Auswahl zusammengestellt und diese Auswahl habe ich mit dem Ziel zusammengestellt, dass ihr an diesen Jesus glaubt, dass ihr ihm vertraut, dass er für euch gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und dass ihr durch diesen Glauben Kinder Gottes werdet und das ewige Leben habt. Und das ist, wie gesagt, nicht nur eine theoretische Sache, sondern eine sehr praktische und persönliche Sache, weil die Frage, die immer wieder mitschwingt, die ist, du kannst auch ein Kind Gottes werden. Du kannst heute, du kannst jetzt in diesem Moment ein Kind Gottes werden. Auch dein Verhältnis zu Gott kann so sein wie das Verhältnis von einem Vater zu seinem Kind. Wobei, und das ist auch wieder spannend, wenn man sich diese Ouvertüre, diesen Johannesprolog, diese 18 Verse, Auftakt des Johannesevangeliums näher anschaut, dass Johannes darin auch sehr deutlich macht, dass uns dieser Weg erst eigentlich versperrt ist. Johannes macht sehr deutlich, kein Mensch kann auf natürlichem Wege ein Kind Gottes werden. Ich lese euch die entscheidende Passage einmal vor. Johannes sagt, niemand kann ein Kind Gottes werden, Zitat, aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes. Ich gebe zu, das ist wieder etwas poetisch formuliert, aber was Johannes damit tut, ist, dass er dreimal sagt Nein. Dreimal Nein, Ausrufezeichen, dann nochmal Nein, Ausrufezeichen und noch ein drittes Mal Nein, Ausrufezeichen. Johannes schreibt dreimal sein Nein hinter all unsere menschlichen Versuche, aus eigener Kraft, mit eigener Anstrengung, Kinder Gottes zu werden. Ich kann bei Gott, sagt Johannes, ich sage es mit meinen Worten, ich kann bei Gott keine Karriere machen. Ich kann nicht bei Gott 3 Jahre in Folge meine Jahresziele übererfüllen und dann werde ich befördert zum Kind Gottes. So läuft es bei Gott nicht. Und Johannes macht auch deutlich, es ist keine Frage des Blutes, nennt er es hier. Es ist keine Frage der DNA meiner Vorfahren. Es ist bei Gott völlig egal, aus welcher Familie ich komme. Es spielt keine Rolle, ob mein Großvater Pfarrer gewesen ist. Das gibt mir bei Gott keinen Startvorteil. Und es ist drittens nicht mal eine Frage des Willens. Ich kann nicht meinen ganzen Willen zusammennehmen und mich mit eigener Kraft und Entschlossenheit entscheiden dafür, ein Kind Gottes zu werden. Wir Christen reden ja manchmal so, vielleicht habt ihr es auch schon mal in christlichen Kreisen gehört, so dass wir fragen, möchtest du dich heute dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen? Die Frage kann man auch stellen. Man muss sich nur klar machen, Johannes sagt, den Willen, dass diese Frage mit ganzem Herzen zu bejahen, diesen Willen haben wir eigentlich gar nicht. Ein Kind Gottes bin ich nur. Und ich bin es zu 100% nur, weil Gott sich dafür entschieden hat, mich zu seinem Kind zu machen. Und zwar, indem er selbst ein Kind wurde. Zu 100%. Und es ist, ich finde das nochmal sehr interessant, ich will euch das nochmal sagen, wie Johannes in seinem Prolog Jesus beschreibt. Weil Johannes beschreibt Jesus als jemanden, der in einer so intensiven Nähe zu Gott Vater ist, dass diese Beschreibung dieser intensiven Nähe bildet eine Klammer um den ganzen Johannesprolog, um die 18 Verse, eine Inclusio, würden wir sagen. Und das Ziel von Weihnachten ist nun, dass Jesus ein Mensch wird, ein Kind wird, um uns in diese intensive Nähe mit hineinzunehmen. Das ist seine Mission. Ich lese euch mal den ersten Vers nochmal vor. Da dichtet Johannes, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Bei Gott, das ist intensive Nähe. Man kann das Griechische dahinter auch anders übersetzen mit Jesus war ausgerichtet auf Gott. Die Blickrichtung von Jesus ging zu Gott hin. Oder ich sage es mal mit meinen Worten, seit Ewigkeit schaut Jesus Gott ins Gesicht. Ganz intensive Nähe. Und auch der letzte Vers, Vers 18, drückt auch wieder diese intensive Nähe aus. Ich lese, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Also Jesus, das ist auch wieder so eine poetische Formulierung, ne? Jesus ist in des Vaters Schoß. Auch eine Formulierung, die diese intensive Nähe ausdrückt. Und an Weihnachten wird Gott nun ein Kind, um uns in diese Nähe hineinzunehmen. Bei uns ist es ja anders. Johannes schreibt das hier auch. Niemand hat Gott je gesehen. Wir gucken Gott eben nicht ins Gesicht. Wir sind von ihm abgewandt. Wir starren in die Finsternis, nicht ins Licht. Gott ist eben nicht unser Vater. Er ist für uns der Onkel zweiten Grades. Und was Weihnachten ist nun, an Weihnachten dreht Gott uns um. Und wir schauen nicht mehr in die Finsternis, sondern wir schauen Gott ins Gesicht. Und was wir da sehen, ist Gottes Herrlichkeit. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wobei, und das ist jetzt auch wieder so ein Ding, das Wort Herrlichkeit ist vermutlich nicht das, oder meint vermutlich nicht das, was dir in den Kopf kommt. Also wenn Johannes hier formuliert, wir haben die Herrlichkeit von Jesus gesehen, dann kommen hier ja Bilder vor Augen. Also woran denken wir denn, wenn jemand sagt, ich habe die Herrlichkeit von Jesus gesehen? Vielleicht, dass Jesus seine Herrlichkeit in großen Wundern zeigt. Wenn er aus Wasser Wein macht. Wenn er Tote auferweckt wie Lazarus, dann würde ich sagen, ja, das zeigt die Herrlichkeit von Jesus. Oder wenn ich ihm in sein Gesicht schaue. Aber Johannes meint was anderes, wenn er davon spricht, dass wir die Herrlichkeit von Jesus sehen. Er meint damit das Kreuz, wo Jesus sein Leben für uns gibt. Es ist ganz interessant, dass es einen Moment gibt, wo Jesus sagt im Johannesevangelium, dass er seine Herrlichkeit zeigt. Und das ist, als er am Palmsonntag in Jerusalem einzieht und wenige Tage sterben würde. Da sagt er, jetzt ist die Stunde gekommen, ich sage es mit meinen Worten, jetzt ist die Stunde gekommen, dass ich verherrlicht werde, meine Herrlichkeit zeige. Und dann redet Jesus davon, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt und viel Frucht bringt. Und auch wieder ein poetisches Bild für seinen Tod am Kreuz, der aber eine Frucht bringt, etwas bringt, nämlich etwas für uns, dass wir, ich sage es mit meinen Worten, Kindern Gottes werden. Also, das ist interessant. Also im Grunde meint dieser Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, alle Stationen von Jesus. Und das Wort ward Fleisch, das ist Weihnachten, und wohnte unter uns, das ist sein Leben, und wir sahen seine Herrlichkeit, das ist sein Kreuz. Und dieses Kreuz hat Jesus auf sich genommen, um meine und deine Sünde zu tragen. Und Sünde ist all das, was dich von Gott trennt, was verhindert, dass du sein Kind bist und er dein Vater, was verhindert, dass du in seiner Nähe bist, ihm ins Angesicht schaust. All das nimmt Jesus dir ab, nimmt es auf sich und trägt es an dieses Kreuz. Und deswegen ist das Kreuz auch der Moment seiner Herrlichkeit, weil hier etwas ganz, ganz Herrliches passiert. Nämlich wir werden Gottes Kinder. Was Herrlicheres kann es nicht geben. Und deswegen kann Johannes auch dichten, das Wort ward Fleisch und wurde unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Also alles auch wieder eine Umschreibung dieser großen Mission von Jesus, die nämlich ist, Gott wird ein Kind, um uns zu Kinder Gottes zu machen. Wenn dieser Satz am Ende der Predigt hängen bleibt, bin ich sehr zufrieden. Und ich weiß, es ist vielleicht jetzt auch viel zu denken und wir haben in dieser Predigt nur die Oberfläche von dem Johannesprolog uns angeschaut, weil es eben auch ein hochphilosophischer Text ist und mit vielen innerbiblischen Bezügen auch. Aber es ist eben nicht nur eine Frage des Denkens. Es ist am Ende eine persönliche Frage. Am Ende zielen all diese Worte aus diesem Johannesprolog auf dein Herz. Deswegen ist der entscheidende Vers, der zentrale Vers, das würde ich sagen auch einige Exegeten so, ist der Vers 12, wo es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich sage es einmal ganz klar. Wenn du Jesus aufnimmst, wirst du ein Kind Gottes. Oder anders formuliert, wenn du an Jesus glaubst, ihm vertraust, dann wirst du ein Kind Gottes. Aber auch das, wie gesagt, kann ich gar nicht aus eigener Kraft. Auch das muss Gott mir schenken. Und dafür gibt es auch ein starkes Bild im Johannesevangelium. Und das nutzt Johannes hier auch im Prolog. Er sagt, ich muss dafür eigentlich erst neu geboren werden. Um an Jesus zu glauben, um ihn aufzunehmen, braucht es eine so radikale Transformation in mir, einen so radikalen Neuanfang, vergleichbar mit einer neuen Geburt. Er schreibt es ja so, er sagt, Johannes, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und wie gesagt, der Johannesprolog ist eine Ouvertüre. Dieses Motiv wird später weiter entfaltet, was es heißt eigentlich, aus Gott geboren zu sein, neu geboren zu sein oder von oben geboren zu sein. Und eine der spannenden Geschichten, das sprengt jetzt den Rahmen dieser Predigt, lest es gerne nach, ist in Johannes 3 das Gespräch von Jesus mit Nikodemus. Und da redet Jesus zu Nikodemus und sagt ihm, du musst von neuem geboren werden. Und das heißt, durch Wasser und Geist geboren werden. Und das ist, glaube ich, lässt sich aus guten Gründen sagen, eine Anspielung auf die Taufe, weil ich dadurch Wasser und Geist neu geboren werde. Heißt also, wenn du Jesus aufnehmen möchtest, weil du ein Kind Gottes werden möchtest, dann lass dich taufen. Wenn du noch nicht getauft bist, dann lass dich taufen. Es ist kein Zufall, dass in diesem Johannesprolog, in dieser Ouvertüre, immer wieder auch auf Johannes den Täufer angespielt wird. Weil Johannes der Täufer mit seinem Wirken, mit seinen Taufen ein Abbild und Schatten ist auf und ein Fingerzeig auf die Taufe, die uns zu Kindern Gottes macht. Also, warum feiern wir Weihnachten? Wir feiern Weihnachten, weil Gott ein Kind wurde, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Und ich wünsche uns, dass wir das die nächsten Tage feiern, wenn Weihnachten ist. Wenn du bereits ein Christ bist, dann wünsche ich dir, dass du das von Herzen feiern kannst, dass du sagen kannst, hey, wow, was für ein Geschenk hat Gott mir gemacht, dass er ein Kind wurde, um mich zu seinem Kind zu machen. Und ich will darüber dieses Jahr wieder staunen. Und wenn du noch kein Christ bist, ich würde sagen, das lässt sich ändern. Denn dieses Geschenk ist für dich. Denn wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Amen.